Kapitel 3. Von innen, nicht von außen. Nach der Lösung suchen. Der große Kirchenvater Augustinus sagte, ich interpretiere hierher, ich habe mich sorgenvoll darum bemüht, dich im Außen zu suchen, wo du doch nur in meinem Inneren gefunden werden kannst, genauso wie ich das selbst viele Jahre tat, bevor ich die Vollmacht des neuen Bundes und eines Lebens ohne Begrenzungen verstand, habe ich gesehen, dass Christen im Durchschnitt die Lösung ihrer Probleme im Außen suchen anstatt im Inneren. Erlaube mir, dir das zu erklären. Wenn wir Weisheit für irgendeine Situation brauchen, gehen wir zu Menschen, um Rat zu holen, was bedeutet, dass wir die Lösung unseres Problems äußerlich suchen. Wenn wir dienen sollen, bitten wir Gott darum, eine Salbung freizusetzen, was ebenso bedeutet, dass wir im Außen nach einer Lösung des Problems suchen. In dem Moment, in dem du errettet wurdest, hat Gott seine göttliche Natur in deinen Geist gelegt und Christus hat in dir Wohnung genommen, womit jede Lösung eines jeglichen Problems, das unterstrich du hast oder jemals haben wirst, nun in dir drinnen ist. Du wurdest aus einem unvergänglichen Samen geboren. Alles, was du jemals brauchen wirst, um ein siegreiches, erfülltes, fruchtbares und erfolgreiches Leben zu führen, wurde bereits in dich hineingelegt. Der Titel dieses Buches ist keine Begrenzungen, weil ich wirklich glaube, dass aus Gottes Sicht es absolut keine Begrenzungen im Leben seiner Kinder gibt. Es war das, was Jesus uns in Johannes 14,12 sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Da die Worte Jesu ja wahr sind, erhebt sich die Frage, warum ist das, was Jesus im Vers 12 sagte, die Erfahrung von so wenigen Christen überall auf der Welt, wenn es eigentlich jedermanns Erfahrung sein sollte? Die einfache Antwort lautet, dass wir uns selbst Einschränkungen auferlegen. Es ist Absicht, dass ich den Anfangsteil dieses Buches benutzte, um aufzuzeigen, was uns Grenzen setzt, damit wir sie später entfernen können und ein Leben im Sieg führen können. Die Lösung unserer Probleme im Außen, anstatt in unserem Inneren zu suchen, ist eins der Dinge, die uns Begrenzungen auferlegen. Der große Apostel Johannes sagt uns in 1. Johannes 2,20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Zwei wichtige Dinge. Es gibt zwei Dinge in dem obigen Vers, von denen ich möchte, dass du sie beachtest. Das Hauptsächliche ist, dass wir bereits eine Salbung haben. Das bedeutet, all die Salbung, die wir brauchen, ist bereits in uns und wird niemals von außen kommen. Ich habe in den Jahrzehnten des Dienstes gelernt, dass, wenn es Zeit ist, im Wort Gottes zu dienen, Wunder zu tun oder zu prophezeien, ich durch einfachen Glauben einfach nach innen schaue, darauf vertraue, die Salbung zu haben und sie in diesen Momenten einfach freisetze. Als ich noch jung war im Dienst und in meinem Heimatland Österreich Gemeinden gegründet habe, musste ich einige Male pro Woche predigen, da wir mehrere Gemeinden zur selben Zeit gegründet haben. Die Ansprüche und Erwartungen der Menschen waren hoch und ich habe mich unzulänglich und überwältigt gefühlt. Ich habe Stunden im Gebet verbraucht, leider auf die falsche Art und Weise, indem ich zu Gott schrie und bat, die Salbung zu verstärken. In einem dieser Momente intensiven Gebetes hat Gott klar zu meinem Herzen gesprochen, dass solche Gebete töricht sein und nichts bringen. An jenem Tag hat er mich die Wahrheit darüber gelehrt, wie ich mich innerlich der Quelle der Salbung, Jesus, zuwenden kann. Durch einfachen Glauben habe ich begonnen, dies anzuwenden, und der Stress meines Dienstes verschwand. Beginne einfach zu erklären und zu glauben, dass du bereits eine Salbung vom Heiligen hast und hör auf, sie dir von außen holen zu wollen. Eine zusätzliche Sache, auf die ich dich aufmerksam machen will, ist, dass Gott sagte, wir wissen alle Dinge. Es ist fair zu fragen, wenn wir alle Dinge wissen, warum scheint es dann so, dass uns so viel Wissen fehlt? Ich glaube, dass die Antwort in der Tatsache zu finden ist, dass wir so daran gewöhnt sind, unser Leben unter dem alten Bund zu führen und daher die falschen Dinge glauben. Wir wenden uns nach außen für Weisheit und Erkenntnis anstatt nach innen, wo Christus wohnt. Wir schenken Menschen Beachtung, besonders jenen, von denen wir glauben, dass sie eine besondere Salbung haben und wollen, dass sie uns die Hände auflegen und für uns beten, um unsere Probleme zu lösen. Das wird nur in einem unreifen, schwachen Christenleben sowie vielen Enttäuschungen enden. Ich nenne es das fleischliche Christenleben. Ich bin nicht dagegen, dass wir füreinander beten, da ich es ja selbst liebe, für meine Mitgeschwister zu beten. Grundsätzlich predige und diene ich Menschen mehrere Tage pro Woche das ganze Jahr über, überall auf der Welt. Ich habe viele dieser Zusammenkünfte mit Tränen in den Augen und Traurigkeit in meinem Herzen verlassen, da ich gerade die Lehre, dass die Quelle von allem, was wir brauchen, in uns liegt, beendet hatte, nur um daraufhin Schlangen von Menschen vorzufinden, die darauf warteten, dass ich ihnen die Hände auflegte und ihr Problem löste. Sie waren nicht gewillt, das gerade Gelernte in die Tat umzusetzen und mit Gott übereinzustimmen, sondern suchten weiter nach einer Lösung für ihre Probleme. Gott tut in seiner Güte und Gnade oft Wunder für diese kostbaren Menschen, aber wenn das nächste Problem auftaucht, sind sie wieder in tiefer Verzweiflung. Diese Haltung legt dem Volk Gottes große Einschränkungen auf. Die große Quelle. Es ist wichtig zu verstehen, was denn die Quelle von allem ist, die sich bereits in uns befindet. Kolosser 1,27 gibt uns die Antwort, wenn Gott sagt. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Schau, wie einfach das Evangelium ist. Die Religion hat alles kompliziert gemacht. Die meisten Christen würden mir zustimmen, dass Christus die Antwort auf jedes ihrer Probleme ist, und ich würde sagen, dass das stimmt. Nachdem Christus die Antwort auf jedes Problem ist, das wir jemals haben werden, und Christus in uns lebt, warum wenden wir uns dann nach außen, um die Antwort zu finden? Sogar wenn wir zum Herrn beten und uns ihm zuwenden, machen Christen das oft auf religiöse Weise. Sie wenden sich ihm zu, als wäre er äußerlich und hoffen, dass er kommen und sie berühren würde als Antwort auf ihr Gebet. Das legt unserem Leben Grenzen auf. Ich erinnere mich an eine Versammlung in Polen vor vielen Jahren, wo der Pastor sagte, bitte, hebt alle eure Hände zum Herrn. Während ich beobachtete, wie jeder seine Hände gegen den Himmel erhob, habe ich meine Hände einfach auf mein Herz gelegt und gedacht, der Herr ist nicht irgendwo da oben, er ist in mir. Wir müssen uns wirklich bemühen, um damit aufzuhören, mit dem Herrn so umzugehen, als sei er äußerlich von uns. Wir müssen damit aufhören, Lieder zu singen, die ungefähr so klingen, Jesus bitte geh nicht an mir vorbei, oder Jesus komm, ich brauche eine Berührung von dir, oder komm, Herr. Nach einer wunderbaren Versammlung sagen Menschen oft, da war eine wunderbare Gegenwart Gottes in dem Gottesdienst. Ich verstehe, dass das ihre Erfahrung oder ihr Gefühl sein mag, aber lass mich dir verraten, dass ich das größte Gefühl seiner Gegenwart dann habe, wenn ich meine Augen schließe und mich nach innen wende. Ich kann an jedem Ort sein, zu jeder Zeit, sogar an geschäftigen, gottlosen Plätzen, aber wenn ich mich nach innen wende, dann bringe ich mich in Verbindung mit der Gegenwart Gottes. Die Quelle des wahrhaftigen Lebens Gottes ist in dir drinnen. Du musst dich nirgendwo anders hinwenden. Da das eine Wahrheit ist, bist du fähig, seine Stimme zu hören, du bist fähig, dich dauerhaft mit ihm zu verbinden und du bist fähig, sein Leben durch dich freizusetzen. Vor vielen Jahren habe ich das Thema Handauflegung in der Bibel studiert. Es ist sehr interessant, dass Jesus, als er seinen Jüngern sagte, dass sie in seinem Namen den Kranken die Hände auflegen könnten und diese gesund werden würden, ihnen niemals auftrug, zu beten. Er befahl ihnen einfach, ihre Hände auf die Kranken zu legen. Es ist meine Überzeugung, dass, weil Christus in mir lebt und meine Hände die Kranken berühren, Christus selbst sie berührt. Und wenn er das tut, muss Krankheit sich beugen. Es ist eine falsche Einstellung, zu glauben, dass Gott vom Himmel her niederkommt und ein Wunder tut, wenn wir den Kranken die Hände auflegen. Die Wahrheit ist, dass der Herr von innen heraus durch uns wirkt. Lass den Fluss fließen. Jesus sagte uns in Johannes 7, 38 bis 39. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. In dieser Bibelstelle wird uns gesagt, dass die Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen werden. Es gibt durstige Menschen überall auf der Welt, die der Religion überdrüssig sind, aber durstig nach dem Leben Christi sind und sich danach sehnen, lebendiges Wasser zu trinken. Solange wir im Außen danach suchen, ihnen etwas zu trinken zu geben, wird es niemals geschehen. Jesus hat nicht gesagt, wer an mich glaubt, wird die Erfahrung machen, dass lebendiges Wasser aus ihm fließt, sondern er sagte, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Wenn die Schrift im Neuen Testament erwähnt wird, bezieht sich das immer auf das Alte Testament. Du kannst das gesamte Alte Testament durchsuchen und du wirst herausfinden, dass nirgends geschrieben steht, dass Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen werden. Daher ist offensichtlich, dass die Aussage, wie die Schrift gesagt hat, sich nicht auf die Ströme lebendigen Wassers beziehen, sondern auf den Glauben an Jesus. Wir müssen an ihn glauben, genauso wie die Schrift sagt. Das gesamte Alte Testament weist auf Christus hin, der den neuen Bund schließen und in seinem Volk leben wird. Die geheimnisvolle Verbindung. Durch den neuen Bund sind wir eins mit dem Herrn geworden und sind jetzt unzertrennlich. Schau mal, was 1. Korinther 6,17 besagt. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wenn wir wirklich eines Geistes mit dem Herrn sind und er in uns lebt, dann gibt es keine Einschränkungen mehr für unser Leben. Mein Herz sehnt sich danach, zu erleben, dass die christliche Gemeinde sich erhebt und tatsächlich in dieser Wahrheit lebt, er und ich sind eins absolut unzertrennlich. Sein Leben wurde zu meinem Leben, seine Gesundheit wurde meine Gesundheit, seine Reichtümer sind zu meinen Reichtümern geworden, seine Weisheit wurde zu meiner Weisheit und so weiter und so fort. All dies ist nicht äußerlich von uns, sondern in uns. Mit vielen wohlmeinenden Christen überall auf der Welt habe ich die Worte des Gebetes von Johannes dem Täufer viele Male gebetet, bis meine Augen geöffnet wurden. Hast du jemals das Gebet gesprochen, ich muss abnehmen, er muss zunehmen? Ich glaube, dass Christen dieses Gebet nicht sprechen sollten. Es war das Richtige für Johannes den Täufer, da seine Aufgabe darin bestand, den Weg für den Herrn zu bereiten. Der Zusammenhang ist sehr klar. Er hatte viele Jünger, aber dann kam Jesus, der noch viel mehr Nachfolger hatte als Johannes. Als Jesus auftauchte, musste Johannes sich zurückziehen, also abnehmen, damit Christus, für den er den Weg bereitet hatte, zunehmen konnte. Wir sind weder Johannes der Täufer noch leben wir in einer Zeitspanne zwischen dem Alten und Neuen Testament. Heute lebt Christus in uns und ist vollkommen verbunden mit uns. Wenn wir abnehmen, dann wird er das auch, da wir eins sind mit ihm. Denk über diese radikale Wahrheit nach und hör auf, deinem Leben Grenzen aufzuerlegen.